Basic Beliefs von Michael Esser. Regie Walter Adler. 1. Prolog. Schon vor der Sonne war er am Strand, nahe des Piers, und wartete auf das Schiff. Er sah den heimkommenden Kuttern zu, beobachtete die Möwen, die ihnen folgten, in der Luft wartend, dass die Innereien erbeuteter Fische ins Meer geworfen wurden. Er hielt diese Strategie für clever. Die Möwen hatten gelernt, von der Arbeit anderer zu profitieren, ihren eigenen Aufwand zu minimieren. E größer A. Ertrag größer Aufwand. So lautete die Formel des Gewinns, der Kanon der weltweit wachsenden Wirtschaft, sein persönlicher Leitsatz für den Weg, der vor ihm lag und auf dem er vor allen Dingen eines wollte: reich werden. Was immer zu tun sein würde, es musste den Aufwand lohnen. 2. Ausritt. Herzlich willkommen, wir haben Sie schon erwartet. Vielen Dank. Und wir erwarten Großes. Nach Summa Cum Laude als Abschluss einer amerikanischen Elite-Wirtschaftsuniversität standen die Türen weit offen für jede Menge möglicher Karrieren. Sein erster Schritt hatte ihn in die Welt der strategischen Beratung von Wirtschaftsunternehmen geführt. Seine erste Aufgabe hatte in der Erarbeitung und Umsetzung von Effizienzmodellen bestanden. Eine Bank hatte nach Gewinnoptimierungsmöglichkeiten für eine Bistro-Kette gesucht, deren Management die Zahlen seit Jahren nicht erreichte. Sie haben 5% EBIT realisiert. Dr. Peter Jakob Krieger war Vorstandsvorsitzender einer der großen Banken Europas. Man hatte ihn auf diesen jungen Mann aufmerksam gemacht. Frische, geniale Köpfe waren gefragt. Sie haben 5% EBIT realisiert, hatten allerdings 9% EBIT prognostiziert. Ihr Ziel haben Sie damit enttäuscht und uns ebenfalls. Dr. Andreas Simon Schütz war Finanzvorstand der Bank. Er war skeptisch, was die Personalpolitik seines Vorstandsvorsitzenden betraf. Frische, geniale Köpfe waren gefährlich. Wir konnten immerhin darstellen, dass Ihre Strategie aufgeht. Deutlich langsamer, aber langfristig betrachtet sind Sie mit Ihrem Ergebnis nicht unzufrieden. Für uns ist allerdings nicht relevant, ob Sie mit sich selbst zufrieden sind. Für uns zählt allein der Ertrag. Sie erwirtschaften seit Jahren steigende Erträge, verursachen dabei aber gleichzeitig proportional steigende Personalkosten. Man hat die Bistros Schritt für Schritt an Standorte verlegt, an denen fast rund um die Uhr Publikumsverkehr herrscht. Heute sind alle Filialen 24 Stunden in Betrieb. Und das bedeutet, man benötigt 3 vollwertige Mannschaften Personal für 3 volle Arbeitsschichten. Das lässt sich schlauer organisieren. Er schlug vor, eine Software einzusetzen, die festhielt, zu welchen Tageszeiten welche Kellnerinnen und Kellner den höchsten Umsatz erzielten. Daraus würde der Computer einen optimalen Arbeitszeitplan für jeden einzelnen Angestellten errechnen. Die Leute arbeiten dann beispielsweise morgens von 6 bis 9 Uhr, dann weiter von 12 bis 14 Uhr, noch einmal von 16 bis 19 Uhr. Und es bleibt doch bei 8 Arbeitsstunden. In den umsatzschwachen Zeiten arbeitet nur eine minimal besetzte Kernmannschaft. Ein guter Gedanke. Wir werden mit dem Management darüber reden. Tauschen Sie die Manager aus. Das wollte ich hören. Wir sollten Ihnen noch eine Chance geben. Sie hatten Ihre Chance. Wenn Sie gut wären, hätten Sie längst selbst eine Lösung gefunden. Sie sagen's, wir wechseln Sie aus. Er hatte diese Aufgabe schnell erledigt. Im abschließenden Vier-Augen-Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden ein hohes Honorar gefordert und es nebst Buchung für eine schon bald anstehende neue Aufgabe anstandslos erhalten. 3. Wölfin. Die Kutter hatten im Hafen festgemacht. Sein Schiff war noch nicht da. Er legte sich in den Sand, schloss die Augen, sah den Strand, die Wellen, die hereinkommenden Fischer. Eine Maus, größer als er selbst, setzte sich neben ihn und zeigte auf die Möwen. Er lobte ihre Cleverness, ihre perfekte Umsetzung des Prinzips von Ertrag größer Aufwand. Die Maus schwieg eine Weile. Dann erzählte sie von einem Hai, der vor langer, langer Zeit einem Dreimaster den ganzen langen Weg durch den Atlantischen Ozean von Afrika nach Amerika gefolgt war. Er schwamm 3000 Meilen hinter dem Schiff her und wartete geduldig darauf, dass ein weiterer und am nächsten Tag wieder einer und am darauffolgenden Tag wieder einer der auf dem Schiff sterbenden Sklaven über Bord geworfen wurde. Zum Frühstück ging er ins Hotel, wo ein Pianospieler einen harmonischen, unaufdringlichen Klangteppich und der Continental Breakfast, Kaffee Latte, Fruchtsaft und Businessgespräche magerer Jungmanager legte. Ein Krawattenstrangulierter fiel zwei Gleichgekleideten ständig ins Wort. Ein Frischrasierter an einem anderen Tisch telefonierte, während zwei Morgenmüde darauf warteten, dass er damit fertig wurde. Zwei Tische weiter redete ein Adrenalingepeitschter auf eine junge Frau ein und machte zwischendurch einem Kellner das Leben schwer. Ein Stück abseits, allein an einem Fenster, tippte ein Emsiger in die Tastatur eines Laptop. Als er an seinem Kaffee trank, rann Flüssigkeit aus seinen Mundwinkeln und tropfte auf seinen Anzug. Er bemerkte es nicht. Wie jemand, der einen Zahnarzttermin hinter sich hatte, nachdem die Betäubung noch nicht abgeklungen war. Er selbst parkte seinen Blick auf der Titelseite einer Tageszeitung, entdeckte zwischen allerlei politischen Kleinlichkeiten die Meldung vom Tod des kasachischen Petromilliardärs Istvan Karol, der bei einem Jagdausflug von einem Bären getötet und gefressen worden war. Ein tragischer Unfall. Unverständlich bei einem Mann wie Karol, der als erfahrener Jäger galt. Als er wieder in die Runde blickte, hatten die Gleichgekleideten dem Krawattenstrangulierten die verbale Alleinherrschaft an ihrem Tisch überlassen. Der Frischrasierte hatte sein Telefonat beendet und redete jetzt auf die Morgenmüden ein. Der Adrenalingepeitschte hatte vom Kellner abgelassen. Die junge Frau ihm gegenüber deutete mit ärgerlicher Geste auf ausgebreitete Papiere. Der Mann sah nicht hin. Ihr Blick funkelte zornig, wie der einer Wölfin. Der Mann sah nicht hin. Sie stand auf, verließ den Tisch. Als sie auf seiner Höhe war, rutschten die eilig zusammengerafften Papiere aus ihrem Arm und klatschten zu Boden. Er half sie aufzusammeln. Bilanzen und ein Insolvenzantrag. Oh, was? Er ist ausgefüllt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Darf ich einen Blick drauf werfen? Nein. Es kann nicht schaden. Die Wölfin zögerte einen Moment, ließ sich dann bitten, Platz zu nehmen, überreden, für die Dauer eine Tasse Kaffee ihren Ärger zu vergessen, gewinnen, ihm die Papiere zu zeigen. Wo liegt das Problem? Wozu lasse ich Sie in die Bilanzen sehen, wenn Sie sie nicht lesen können? Es sieht nicht aus, als wäre ein Insolvenzantrag erforderlich. Sie benötigen einen Kredit. Man das hat ist mir alles. Soeben mitgeteilt, dass ein Kredit nicht bewilligt wird. Der Mann an Ihrem Tisch, hat er das gesagt? Ja. Wie viel wollen Sie denn von ihm? 1 Million. Wieso erzähle ich Ihnen das? Wieso nicht 10 Millionen? Vielleicht, weil ich nicht verrückt Vielleicht bin. Vielleicht ist es ja kein so großes Problem, 1 Million zu bekommen, wenn man 10 Millionen fordert. Ich weiß Ihre Aufmerksamkeit zu schätzen, wirklich, aber ich glaube nicht, dass Ihre Idee hilfreich ist. Ihr Aufwand wäre der gleiche, ob Sie 1 Million von der Bank wollen oder 10. Ihr Ertrag aber wäre größer. Der Ertrag wäre in beiden Fällen 0. Nein. 1 Million ist schnell abgelehnt. 10 Millionen lassen sich nicht so leicht abschlagen. Das beschäftigt in der Bank andere Leute in anderen Etagen auf andere Weise. Die sind alle gleich. Überlegen Sie, was Sie mit 10 Millionen machen würden. Wie würden Sie Ihr Unternehmen damit ausbauen? Die Wölfin zögerte. Kommen Sie schon. Es ist nur Geld. Die Wölfin begann zu investieren. Sie hatte gute Ideen, verstand ihr Geschäft, wusste, was sie wollte. Gut. Weiter? Nach einer knappen Stunde waren 10 Millionen investiert. Schritt für Schritt, abwägend zwischen Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen, führte er das freie Visionieren zurück auf eine Ebene des Realisierbaren, die er für möglich hielt und die mittlerweile auch der Wölfin machbar schien, zumindest für den Moment. Ich werde das Geld natürlich nicht bekommen, aber die Vorstellung ist schön. Er bot an, einen Investitionsplan auszuarbeiten, während sie die Idealvorstellung ihres Unternehmens zu Papier brachte. Dann würde er ihre in die Sprache der Banker übersetzen, den Text würzen mit Vision Statement, Mission Statement und strategischem Fokus, anschließend den Allokationsspider so ausrichten, dass ein perfekter Mix aus Marktorientierung, Konsumentenorientierung und Fähigkeitsorientierung die Geldverleiher schließlich hinreißen würde. Das bringen Sie fertig? Den ganzen Vormittag saßen sie zusammen, spekulierten und kalkulierten, formulierten und redigierten, visionierten, diskutierten, relativierten, konsolidierten. Beim Mittagessen wuchs das Unternehmen weiter, bildete Stärken, nutzte Chancen, meisterte Gefahren, stärkte Schwächen. Während er all das nach dem Dessert souverän zu einer bankerüberzeugenden Synopsis webte, begann sie heimlich zu wünschen, dass es tatsächlich funktionieren möge. Am frühen Nachmittag saßen sie einem Banker gegenüber, der versprach, die Pläne zu prüfen. Am späten Nachmittag war ein Kredit von 4 Millionen bewilligt. Am frühen Abend saßen sie in einem Restaurant mit Blick auf den Hafen. Draußen, noch weit vor dem Hafen, sah er das Schiff. 4, Tycoon 1. Die lange Dünung einer Atlantikwelle hinuntergleitend, beschleunigte die Yacht für 2 Sekunden auf fast 22 Knoten und pendelte ihre Geschwindigkeit dann wieder bei durchschnittlichen 18 Knoten ein. Alles groß, Dichter. Kurs 180. Augustus Pharao König, Hauptaktionär einer Reihe international operierender Konzerne und Banken, kreuzte seit 4 Wochen vor den Azoren und ließ jetzt, nachdem alle Gäste an Bord waren, neuen Kurs setzen. 180 Grad. Sascha, Heiße. Bootsmann, Skipper, Koch, Steward und Pfleger des Milliardärs, brachte die 170 Fuß lange Heaven Can Wait auf den neuen Kurs. Liegt an, Sir. Es frischt auf. Wir sollten die Segel wechseln. Zersegel sie. Mal sehen, was das Material ergibt. Heiße. Der Tycoon ging unter Deck. Die Herren folgten ihm. In der eigenen Kabine wies er ihnen bequeme Sessel zu, ausgerichtet auf einen überdimensionalen Monitor, groß wie ein liegender Kühlschrank, auf dem in schneller Folge Börsendaten flackerten. Er selbst nahm Platz in einer noch größeren, noch bequemeren Sitzgelegenheit, die fast schon ein Thron war. Obwohl alle Sitzgelegenheiten die Bewegungen des Schiffes weitgehend ausglichen, fühlten Dr. Peter Jakob Krieger und Dr. Andreas Simon Schütz sich nicht wohl. Medikamente halfen zwar, doch weil ihre Übelkeit auf mehr als rein physischen Ursachen basierte, gelang den Tabletten nicht, das gesamte Spektrum der hochkochenden Körperchemie zu sedieren. Unter einer oberflächlichen Teilnahmslosigkeit hielt sich hartnäckig eine latente, allgegenwärtige Beunruhigung. Auf der schwankenden Welt des Schiffes gelang ihnen nicht, komfortabel zu stehen, zu sitzen oder zu liegen. Ich möchte mich für die Einladung herzlich bedanken. Man kommt nicht alle Tage auf ein so großartiges Schiff. Wir würden gerne damit beginnen, die Zahlen zu präsentieren und die Strategie für das nächste Jahr vorzustellen. Das hat Zeit. Der Tycoon drückte einen Knopf in der Armlehne seines Divans. Die Börsendaten auf dem überdimensionalen Bildschirm verschwanden und machten Platz für ein Fußballspiel, dem er augenblicklich seine Aufmerksamkeit widmete. Koreanische Liga. Das Leben auf dem Meer, wo Wind und Wellen keine Pause kannten, wo in ungeregelter Zeitlosigkeit das Leben in seemännischem Rhythmus verlief, 4 Stunden Wache, 4 Stunden Ruhe. Dieses Leben brachte es mit sich, dass Augustus Pharao König Fußballspiele aller Ligen der Erde sah, je nachdem, wo gerade gespielt wurde. Wann, denken Sie, wäre ein guter Zeitpunkt, über die Bilanzen und die Strategie zu sprechen? Es hat Zeit. Dr. Peter Jakob Krieger und Dr. Simon Andreas Schütz waren über diese Reaktion mehr als unglücklich. Sie hassten es, auf diesem Schiff zu sein. Ihr Plan war, so schnell wie möglich wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Zur Verstärkung hatten sie den frischen, genialen Kopf mitgenommen. Er sollte den Hauptaktionär beeindrucken und dafür sorgen, dass die Präsentation schnell und unkompliziert über die Bühne ging. In den Vorgesprächen war alles reibungslos gelaufen. 5. Permatemps. Da sind Sie, guten Morgen. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Gern geschehen. 2 Wochen nach ihrer ersten Begegnung hatten die Banker ihn erneut angerufen und um ein Treffen gebeten. Wir wollen mit Ihnen ein Thema besprechen, das ein wenig diskret behandelt sein will. Würden Sie bitte die Fakten schildern, Herr Dr. Schütz? Der Umsatz der Bank lag im vorigen Jahr bei 63 Milliarden, verteilt auf Osteuropa 14, Südost 23 und Zentral 36 Milliarden, mit prognostizierten 22% EBIT. Vielleicht machen Sie fertig, ich rede nicht gern beim Essen. Unser real vorliegendes Ergebnis zeigt sich bei 18% EBIT. Unsere Prognosen von 22% haben wir damit enttäuscht. Ja, und den Hauptaktionär auch. Er wird uns die Ohren langziehen und sie sind vom letzten Jahr noch lang genug. Der alljährliche Rapport für den Hauptaktionär war zu verfassen. Es musste dargestellt werden, wie das vergangene Jahr gelaufen war und wie das kommende laufen würde. Hier kommen Sie ins Spiel. Wir würden Sie gerne in die Präsentation des Berichts involvieren. Gesucht wurde erstens nach einer intelligenten Strategie, wie bei der Interpretation der Zahlen in den Vordergrund gerückt werden konnte, dass die Bank das beste Ergebnis seit 19 Jahren vorzuweisen hatte. Zweitens war man auf der Suche nach einer intelligenten Strategie, wie die geforderten 22% EBIT im kommenden Jahr zu erreichen waren. Bei allem ist mit großer Umsicht vorzugehen. Unser Hauptaktionär hat sich nämlich noch nie dafür interessiert, ob wir mit uns selbst zufrieden sind. Wir müssen darstellen, was uns zu den 22% führt. Dr. Schütz schlug 20.000 Entlassungen vor. Wir brauchen jemanden, der das überzeugend und mit Charme präsentieren kann. Und wir glauben, dass Sie der richtige Mann sind. Die Männer des Vorstandes trauten sich nicht in die Höhle des Löwen und waren auf die Idee gekommen, ihn vorzuschicken. Und was sagen Sie zu unserem Vorschlag? Es wird Sie ein Königreich kosten, wenn wir das hinbekommen. Es wird uns den Kopf kosten, wenn wir es vermasseln. 20.000 Entlassungen mit Charme? Das wird nicht gehen. Haben Sie in Erwägung gezogen, das Problem über Permatemps zu lösen? Interessant. Was ist Permatemps? Permanente Zeitarbeiter. Sie entlassen alle Mitarbeiter und mieten sie über eine Zeitarbeitsfirma zurück. Die Leute behalten ihren Job, sind aber nicht mehr bei der Bank angestellt. Gehalt, Sozialleistungen etc. sind jetzt Sache des Verleihers. Permatemps. Sie werden teurer sein als Angestellte, deutlich sogar. Aber das Problem ist gelöst. Das Problem ist gelöst. Etwas genauer, bitte. Fixcosts come on two legs. Aha. Ja, die Gehälter werden von Personalkosten in operative Kosten umgewandelt. Und dort? Vergraben. Unsere so überaus hässlichen Fixkosten würden deutlich geringer ausfallen. Die Börse liebt das, weil die Pro-Kopf-Produktivität im Unternehmen deutlich ansteigt. Ich würde sagen, das ist sie, unsere Idee mit Charme. Wir müssen mit großer Umsicht vorgehen. Bedenken Sie das. Es darf nicht selbstgefällig klingen, obwohl die Idee wirklich gut ist. Unser Hauptaktionär hat sich nämlich noch nie dafür interessiert, ob wir mit uns selbst zufrieden sind. 6. Tycoon 2. Seoul würde das Spiel verlieren. Der Tycoon schaltete weiter zur usbekischen Liga, folgte einem neuen Spiel mit schnell nachlassender Konzentration, schnell zunehmender Ermattung. Dann schien er eingeschlafen zu sein. Dr. Krieger und Dr. Schütz nutzten die Gelegenheit, sich in ihre Kabinen zurückzuziehen, Schlaftabletten zu nehmen, um dem stärker werdenden Sturm entgehen zu können, die nächsten 10 Stunden nichts zu fühlen. Johannes Ritter ging an Deck, betrachtete das unzählbare Volk der Wellen auf seinem langen Track zu einer weit entfernten Küste, auf dem es die Schiffe der Menschen hin und her warf und die, die nicht achtsam waren, mitleidlos verschluckte. Man musste die zahllose Zahl dieser Wellenkrieger zu nehmen wissen, um zu überleben. Er bat Sachar, das Schiff führen zu dürfen. Bitte, ja. Sachar machte ihn mit der umfangreichen Automatik des Schiffes vertraut, mit den Knöpfen und Hebeln im Cockpit, über die die Winschen für Groß und Fogshot, Cunningham, Traveller und Buckstuck gesteuert wurden. Sie gehen hoch an. Ist ein Versuch wert. Haben wir schon versucht. Glaub nicht, dass das was bringt. Wird sich zeigen. Haben wir alle schon versucht. Johannes Ritter glich die Böen geschickt aus, tarierte das Verhältnis Großsegel, Buckstuck, feiner und feiner, hielt die Yacht auf hoher Geschwindigkeit. Tolles Schiff. Sie schwiegen eine Weile. Was ist mit Ihrem Boss? Was soll mit ihm sein? Er ist plötzlich eingeschlafen. Aber müde. Sah aus, als wäre er ein bisschen seekrank. Ist keine Schande. Ich weiß. Sogar Admiral Nelson war die ersten Tage immer blass, wenn er auf große Fahrt ging. Ich weiß. Er gewöhnt sich daran. Ich weiß. Ist keine Schande. Weiß. Sie wissen, scheint's eine Menge. Sie schwiegen eine Weile. Er wird nicht seekrank. Nee. War wohl müde. In der eigenen Kabine war der Tycoon wieder aufgewacht und hatte ein Informationsfenster in die Bilder des ihn immer noch langweilenden Fußballspiels geblendet. Es zeigte die Daten des Schiffes. Aktuelle Windgeschwindigkeit, scheinbare Windrichtung, tatsächliche Windrichtung, Wasserströmung, Wassertiefe, Rumpfgeschwindigkeit. Die Heaven Can Wait lief erstaunlich schnell. 7. Buch der großen Zahlen. Das Vermögen der drei reichsten Menschen der Welt entspricht dem Jahreseinkommen der 940 Millionen ärmsten Menschen der Welt. 4 Stunden hatte er das Schiff geführt, sich dann in seine Kabine begeben, in die Hängematte gelegt und das Buch der großen Zahlen aufgeschlagen. Ein Geschenk seiner Mutter, die er in den vielen Jahren seines Auslandsstudiums nicht gesehen hatte. Dann war der Tag gekommen, an dem er sie besuchen wollte. Am Haus der Mutter angekommen, waren dort fremde Menschen, die ihm sagten, dass die Frau, die hier gewohnt hatte, vor 2 Jahren gestorben sei. Sie gaben ihm eine Adresse. Der Onkel hatte ihn zuerst nicht erkannt, ihn dann aber willkommen geheißen, nach den Jahren gefragt, in denen man nichts voneinander gehört hatte. Die letzten Nachrichten lagen 10 Jahre zurück. Da war er 14, hatte unbedingt ins Internat gewollt. Seine Mutter war dagegen, sehr sogar. Sie hatte verhindern wollen, dass ihn ein Schicksal treffen könnte wie seinen Vater, einen erfolgreichen Geschäftsmann, ständig unterwegs, nie zu Hause, keine Zeit für gar nichts anderes. Eines Tages vom Himmel gefallen, der Körper zerstückelt im geschredderten Schrott einer zu alten Linienmaschine, die es nicht mehr zur nächsten Landebahn geschafft hatte, das Leben verloren. Sie hatte ihren Sohn aus so etwas heraushalten wollen, ihn in musischen Dingen gefördert, Geschäftstüchtiges von ihm ferngehalten, solange es ging. Als sie es nicht mehr vermochte, war er auch schon fort, hatte bald kaum mehr von sich hören lassen, dann gar nicht mehr, schien seine Mutter vergessen zu haben. In ihrem Kummer war sie früh gealtert und Mitte 50, als sie starb. Der Onkel gab ihm das Buch der großen Zahlen. Die Mutter hatte es geschrieben. Für Johannes stand auf der ersten Seite. Verhältnismäßigkeiten, Überblick und Kontext auf der zweiten. 66% der Menschen dieser Erde haben noch nie ein Telefonat geführt. 33% der Menschen dieser Erde haben keinen Zugang zu elektrischem Strom. 25% der amerikanischen Schulkinder leben unter der Armutsgrenze. 25% der arbeitenden Bevölkerung der USA sind Working Poor. 25% aller Gefängnisinsassen der Erde sind in den USA inhaftiert. 2% der erwachsenen männlichen Bevölkerung der USA sitzt hinter Gittern. Der größte Teil von ihnen ist schwarz. 80% aller Ku Klux Klan-Mitglieder wurden von schwarzen Hebammen zur Welt gebracht. Die Menschheit trinkt mehr Tee als alles andere. Ausgenommen Wasser. Kaum eingeschlafen, träumte er von der großen Wiese vor dem Haus der Großeltern, schaute in den Himmel, wo Passagierflieger in großer Höhe weiße Parallelen zeichneten, die sich deutlich vor der Unendlichkeit kreuzten. Die Maus stupste ihn an und deutete auf eine Reihe von Heckenrosen, unter denen eine Ringelnatter einen Frosch am linken Bein erwischt hatte. Seltsam starr blickte die Amphibie, weg von der Natter, sich mit dem freien Bein vom Boden abstoßend, um sich zu befreien. Gleichzeitig schien dem Frosch klar zu sein, dass es keine Chance gab. Denn so wie er sich wehrte, war es kein ernstzunehmender Kampf um sein Leben. Eher ein Reflex, eine leerlaufende Zeremonie. Die Schlange wartete auf einen Moment der Entspannung ihrer Beute, um blitzschnell ihr Maul aufzusperren, es genauso schnell wieder zu schließen, dabei ein Stück vorzurücken, sich ein paar Zentimeter über den Froschleib vorschieben. Bei stoischem Blick wurden die Bewegungen des Frosches langsamer. Er schien keine Angst zu haben. Natürlich war es schwer, sich vorzustellen, wie ein von Todesangst gezeichnetes Froschgesicht aussehen könnte. Doch das Tier schien sein Schicksal zu akzeptieren. Die Schlange verhielt sich, als wisse sie das. Der Vorgang des Verschlingens erweckte den Eindruck eines Rituals, zu dem beide bereits ihr Einverständnis gegeben hatten. Zuletzt schloss sich das Maul der Schlange über dem Frosch, der damit vollkommen in ihrem Leib steckte. Von der Welt verschwunden. Ob er bereits tot war, ob er zuletzt starr vor Schreck noch lebte in der dunklen Enge des Schlangenschlundes, dort erstickte, bei lebendigem Leib verdaut wurde. Blöde Schlange. Wieso hast du nicht eingegriffen, wenn du nicht einverstanden warst? Er hätte den Frosch retten können. Er hatte nicht daran gedacht, war nicht auf die Idee gekommen, hatte zugesehen, als sei es ein Vorgang, der genau so sein musste. So und nicht anders. 8. Tycoon 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Als er erneut aufwachte, ging er an Deck. Keine Idee, wie wir schneller laufen können. Das Schiff läuft gut. Als sie es gesteuert haben, lief es schneller. Tatsächlich. Wie haben sie das gemacht? Er warf einen Blick auf die Instrumente. Verraten Sie mir den Trick. Ich habe, glaube ich, gar keinen Trick. Jeder hat seine Tricks. In seinem Fall. Einfach sind Zahlen. Was ist mit ihm? Zahlen? Nein, sind nicht mein Fach. Sondern? Muster. Was für Muster? Alle möglichen. Zum Beispiel. Was für Muster finden hier draußen Ihr Interesse? Wellen, Sterne, Wind. Welches Muster hat Wind? Richtung, Stärke, Temperatur. Wann kommt eine Bö? Wie muss das Schiff zur Bö gehen? Es ist dunkel. Man kann nicht sehen, ob eine Bö kommt. Man kann ahnen, wann sie kommt. Wer sie kommt. Hören Sie auf damit. Das ist Hokus Pokus. Etwa nicht. Auf 215 Grad. Was? 4, 3, 2, 1. Respekt. Da kommt noch eine. Auf 220. 4, 3, 2, 1. Unglaublich. Der Tycoon erhielt eine Lektion darin, den Wind zu entschlüsseln. Im Gesicht, im Haar, auf dem Handrücken. Darauf zu achten, ob er weicher oder härter, stärker oder schwächer, kälter oder wärmer wurde und daraus abzuleiten, was als nächstes geschehen würde. Achtung. Ich bin dabei. Auf 220. 220. 4, 3, 2, 1. Waschau. Sie wussten, dass es einen Drücker wird. In den folgenden Stunden fing Augustus Pharao König Böen in den hunderten Quadratmetern Segel seines majestätischen Schiffes, brachte es auf neuen persönlichen Rekord, hielt es dort fast eine Stunde lang. Dann sackte er plötzlich in sich zusammen. Der Autopilot, der Heaven Can Wait, übernahm mit erstaunlicher Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision. Das Schiff wich nicht von seinem Kurs ab. Ist alles in Ordnung? Der Körper des mächtigen Mannes schaukelte im Rhythmus der Schiffsbewegungen wie eine leblose Puppe. Der Tycoon hob den Kopf. Geht es Ihnen nicht gut? Sah ihn an. Alles in Ordnung. Sie waren ohnmächtig. Ja, kleiner Schwächer. Nichts von Bedeutung. 9. Das Imperium. Johannes Ritter begleitete Augustus Pharao König in die eigene Kabine und half ihm, auf seinem Divan Platz zu nehmen. Matt betrachtete der Tycoon die Börsen- und Wirtschaftsdaten auf dem großen Monitor. Schlagen Sie ein Thema vor, über das wir reden wollen. Die zukünftige Strategie der Bank steht noch auf der Agenda. Das hat Zeit, das hat Zeit. Reden wir über etwas anderes. Das ist ein kluger junger Mann. Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Wirtschaftsstrategien. Wundert mich, dass gerade Sie das sagen. Weil ich mit Wirtschaftsstrategien reich geworden bin. Reich werden ist keine Kunst, wenn man nichts anderes will als reich werden. Eine viel größere Herausforderung besteht darin, reich zu bleiben. Seiner Meinung nach war der Wohlstand des Westens auf einer einfachen Idee aufgebaut, die in einer nahtlosen Kette von Roosevelt und dem New Deal bis zur sozialen Marktwirtschaft durchgehalten worden war. Jeder sollte profitieren, die einen mehr, die anderen weniger. Hauptsache, jeder hatte etwas davon. Diese Idee ist tot. Das Geld strömt an immer weniger Stellen zusammen. Wird dort festgehalten. Kann sich kaum noch bewegen. Wird dadurch langsam aber sicher wertlos. Seiner Meinung nach war Geld die wichtigste Ressource der Gesellschaft. Jeder Versuch einer Gesellschaft auf etwas anderes zu gründen als auf Geld ist zum Scheitern verurteilt. Seiner Meinung nach war es katastrophal, mit dieser Ressource auf die Weise zu verfahren, wie es seit Jahren geschah. Es gibt heute viel mehr Geld als Verstand. Weil er nicht ein Leben lang rund um die Uhr wach bleiben konnte, hatte er sich früh entschieden, wie ein Seemann zu leben. 4 Stunden Schlaf, 4 Stunden Wache. So konnte er dem Geld in seinem Lauf um den Planeten von Tagzone zu Tagzone folgen. Ist das Ihr Geheimnis? Das ist kein Geheimnis, nur ein Trick. Die ganze Börse hängt ausschließlich davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten. Oder umgekehrt. 30 Jahre lang war er dem Lauf des Geldes gefolgt. Hatte Tag für Tag etwas davon abgefischt und in seine Speicher umgeleitet. Jetzt ist es anders. Es kommt nicht mehr darauf an, das Geld zu vermehren. Es kommt darauf an, es in Sicherheit zu bringen. Es muss dorthin, wo es seinen Wert nicht verliert. Sie sagten doch, es wird langsam, aber sicher wertlos. Ich habe viele Jahre darüber nachgedacht, ob es etwas gibt, das seinen Wert zuverlässig speichert. Haben Sie es herausgefunden? Er winkte ab, war genauso müde geworden wie vorher an Deck. Denken Sie darüber nach. Ich bin neugierig, was Sie herausfinden werden. Dann sackte er in sich zusammen und war eingeschlafen. Johannes Ritter betrachtete den Bildschirm. Nach einer Weile begann er, im Strom der Börsen- und Finanzdaten Muster zu erkennen. Eines der größten Kapitalvermögen, das je in den Händen eines einzelnen Menschen gewesen war, schien aus einer unübersehbaren Fülle kleiner Einheiten zu bestehen, die ohne Eile, fast behäbig, aber unablässig zu den Börsenplätzen der Erde zogen, wie Wellen auf einem endlosen Meer. An den Handelsplätzen angelangt, veränderten sich die Strukturen und Muster. Er verstand nicht wie. Die Datenflut verschwamm vor seinen Augen. Im Garten traf er die Maus unter einer Trauerweide, deren Zweige im Wind wehten wie Fangarme, die nach dem Rhododendron zu ihren Füßen tentakelten, ihn aber nie erreichen würden. Jedenfalls nicht in diesem Sommer. Der Blick der Maus folgte einer tiefliegenden Hornisse, die eine an Fallobst nagende Wespe ansteuerte, auf ihr landete, ihr Kopf und Hinterleib abtrennte, vom mittleren Körpersegment den Panzer schälte, wieder davonflog, den zuckenden Flugmuskel der Wespe zwischen den Mandibeln. Es hatte keine 5 Sekunden gedauert. Es gab keinen Kampf. Hornissen erbeuten ihre Opfer nicht. Sie ernten sie. 10. Wohin mit all dem Geld? In jedem Kilo Getreide stecken bis zur Ernte 1.000 bis 2.000 Liter Wasser. In jedem Kilo Rindfleisch 16.000 Liter. Bevor er an Deck gegangen war, hatte er die Kajüten von Dr. Krieger und Dr. Schütz aufgesucht. Beide schliefen tief und fest. Jetzt lag er in Lee im Cockpit, kaute ein Sandwich und las, während Sachar die Heaven Can Wait weiter in Richtung auf die Kapverden steuerte, das Kapitel »Es sind allein die Götter, die über die Elemente herrschen«. Alle Hochkulturen Südamerikas, Ägyptens und Europas wurden auf der Basis ausgeklügelter Wassersysteme aufgebaut. Umgekehrt spielte der Raubbau an Wasserressourcen jedes Mal eine entscheidende Rolle beim Zerfall von Imperien und Hochkulturen. Jeder Einwohner der USA und Europas verbraucht pro Tag 500 Liter Wasser. In den Subtropen und den kontinentalen Bereichen mittlerer Breitengrade nehmen die Niederschläge seit vielen Jahren deutlich ab, mit der Tendenz, dass diese Entwicklung sich fortsetzt. Die Bewässerung eines Golfplatzes verbraucht pro Jahr 1 Million Kubikmeter Wasser, die gleiche Menge wie die Versorgung einer Stadt mit 12.000 Einwohnern. In den nördlichen Breitengraden nehmen die Niederschläge seit Jahren deutlich zu, mit der Tendenz, dass diese Entwicklung sich fortsetzt. In Kenia dient der Lake Naivasha als Quelle für die Produktion von 52 Millionen Tonnen Zierblumen pro Jahr. Diese Blumen werden nach Japan, Europa und in die USA exportiert. Gleichzeitig leiden im gleichen Land Kenia 3 Millionen Menschen unter stetigem Wassermangel. Auf der Erde hungern zurzeit ca. 1 Milliarde Menschen. Im Jahr 2050 werden es mindestens 2 Milliarden sein. Unter ungünstigen Umständen sogar 7 Milliarden, verteilt auf 60 Länder. Hungersnöte entstehen einzig aus Mangel an Wasser. Die Menschheit trinkt mehr Tee als alles andere. Ausgenommen Wasser. Guten Abend. Der Tycoon war an Deck gekommen, hatte das Ruder übernommen und sein Schiff in die letzte Phase der Abenddämmerung gesteuert. Alle Farben waren bereits aus der Welt gewichen. Der Mond hatte seine vorschriftsmäßige Position eingenommen. Die Sterne begannen, sich zur Vollzähligkeit zu versammeln. Und wohin mit all dem Geld? Das war Ihre Frage, nicht wahr? Sie hat mich auf dieses Schiff gebracht und 30 Jahre hier festgehalten. Sie war immer da. 4, 3, 2, 1. Ich habe nicht aufgepasst, Entschuldigung. Haben Sie darüber nachgedacht? Ich bin nicht weit gekommen. Der Tycoon schaltete den Autopiloten ein und bat ihn mitzukommen. Ging langsam, seiner Konstitution entsprechend, zum Vorschiff, hielt sich am Forstag fest, nahm die Haltung eines abgekämpften Entdeckers ein, der am Bug seines Schiffes Ausschau hielt nach einer neuen Welt, die es zu betreten galt. Die Antwort hat die ganze Zeit direkt vor mir gelegen. 97% des Wassers auf der Erde ist salzig, nur 3% sind trinkbar. 90% dieses trinkbaren Wassers sind in den Polkappen und Gletschern gespeichert. Die restlichen 10% der 3% Trinkwasser befinden sich in Flüssen, Strömen, Seen, Teichen, Feuchtgebieten und im Grundwasser. Es gibt eine sehr alte Weisheit. Sie sagt, wer am Oberlauf eines Flusses sitzt, hat einen klaren Vorteil gegenüber dem, der am Unterlauf sitzt. Jetzt sagen Sie mir, was ist die optimale Position? Die Quelle. Da muss es hin, das ganze Geld. Da ist es sicher. Wasser wird nicht verbraucht. Es regeneriert immer wieder. In einem ewigen Kreislauf. Es ist unsterblich. Dachte, die Herrschaft über die Elemente gehört allein den Göttern. Es geht um Geld, junger Mann, nicht um Moral oder Ethik oder Sinn oder Götter. Der Mensch hat im Laufe seiner Geschichte den Göttern nach und nach die Herrschaft über immer mehr Bereiche des Lebens entrissen. Jetzt tut er es mit den Elementen. Und ich bin der Erste. Der Bug des Schiffes tauchte in eine für die aktuellen Windverhältnisse ungewöhnlich hohe, steile Welle ein. Johannes Ritter sah, wie sie den Tycoon für einen kurzen Moment einrahmte, einen dunklen, bedrohlichen Hintergrund vor seiner Silhouette bildete. Dann verwandelte sich alles in tosendes Chaos, in dem es nichts gab als Gewalt, Schmerz, Ohnmacht, Willkür und ein Tau, das er ergriff, das ihm die Haut von den Handflächen schälte. Einen Moment später gab es wieder oben und unten, rechts und links, hell und dunkel. Er sah sich benommen um. Mann über Bord! Elf, lass das Geld frei. Wir sollten etwas essen. Dr. Andreas Simon Schütz hatte sich an die Seekrankheit gewöhnt und verbrachte seine Zeit untätig an Deck. Er hatte sich seit Tagen nicht rasiert, auch nicht gewaschen. Mir ist nicht nach Essen. Dr. Peter Jakob Krieger hatte sich an die Seekrankheit noch immer nicht gewöhnt und war durch die Tabletten in einem Zustand schicksalsergebener Gleichgültigkeit gefangen. Ich habe Hunger. Ich hole Ihnen ein Sandwich, Sir. Die Heaven Can Wait hatte unmittelbar nach dem Unglück Stunde um Stunde dort gekreuzt, wo Augustus Pharao König über Bord gegangen war. Bei Tagesanbruch wurden zwei Helikopter und ein Schnellboot der Seenotrettung hinzugezogen. Nach zwei Tagen wurde die Suche abgebrochen. Er ist tot, daran ist nichts zu ändern. Ich glaube nicht, dass ich darüber sprechen will. Ihr Sandwich, Sir. Danke. Ungeklärt blieb die Frage, weshalb das Rettungssystem der Heaven Can Wait versagt hatte. Jeder an Bord trug Kleidung, die mit einem automatischen Positionssender ausgestattet war, wurde die Kleidung durchnässt, aktivierte das Wasser den Sender und schickte die Geopositionsdaten an das Schiff, wo sie sofort Alarm und eine entsprechende Rettungsaktion auslösten. Dieses System hatte nur knapp 2 Minuten lang funktioniert und war dann verstummt. Es gab keine Daten mehr. Der Havarist konnte nicht geortet werden. Sagen Sie, Sascha, jetzt, wo Sie das Kommando haben, könnten Sie uns doch auf dem schnellsten Weg an Land bringen? Nein. Nein? Ich habe nicht das Kommando. Wer dann, wenn nicht Sie? Der junge Herr. Wieso er? Er versteht, das Schiff zu führen. Und wohin führt er es? La Palma. Das ist gut, sehr gut. Können wir von Bord aus Flugtickets buchen? Ist bereits geschehen, Sir. Tatsächlich? Wohin? Frankfurt. Frankfurt? Sehr gut. Wer hat das veranlasst? Der junge Herr. 3 Tickets? 2. Sir. Johannes Ritter hatte die gesamte Zeit der Suchaktion in der eigenen Kabine verbracht, um die Positionsdaten des Tycoons doch noch zu lokalisieren. Vergeblich. Irgendwann bemerkte er auf dem Sonar einen großen Fisch, der dem Schiff zu folgen schien. Zuletzt hatte er erschöpft, mehr zufällig als geplant, in das Flackern der Börsen- und Finanzdatenflut auf dem großen Monitor gestarrt. Im Zustand halbwachen Halbschlafes hatte sein Gehirn begonnen, den Datensalat zu Mustern zu ordnen und Schritt für Schritt erkannt, was dort vorging. Augustus Pharao Königs Vermögen wurde in Millionen und Abermillionen kleiner Transaktionen aufgelöst, verkauft. Die Einheiten waren so klein, dass sie sich elegant und unauffällig den aktuellen Umsätzen an den Börsenplätzen anpassten. Die liquidierten Beträge wurden in ähnlich vielen kleinen Schritten auf die gleiche Weise wieder investiert, in eine einzige Ressource, Wasser. Das alles lief vollautomatisch ab. Wahrscheinlich seit Wochen, möglicherweise seit Monaten. Ich denke, die Verwaltung des Vermögens ist jetzt Sache der Bank. Bin ganz bei Ihnen. Ich habe die Befürchtung, dass Herr Ritter nicht dieser Meinung ist. Was gibt Ihnen Anlass zu dieser Vermutung? 2 Tickets. Er wird nicht mit uns kommen. Wir brauchen ihn auch nicht mehr. Da bin ich nicht sicher. Er weiß mehr als wir. Möglich. Viel mehr. Möglich. Zu viel. Was gibt Ihnen Anlass zu dieser Vermutung? Wir haben fast 3 Tage lang geschlafen. Er hat fast 3 Tage lang mit ihm geredet. Gut möglich. Wir sollten beobachten, was er treibt. Es war ein Schock, als er erkannte, dass er Zugriff auf die Transaktionen hatte. Zugriff auf das System. Auf das gesamte Vermögen des verstorbenen Geldkönigs. Wie betäubt saß er vor dem Monitor. Fühlte nicht, dachte nicht, fragte nicht, legte sich nieder ins Gras der großen Wiese am See und beobachtete einen Schwarm Stare, die sich zu Tausenden getroffen hatten, um ihre große Afrika-Reise vorzubereiten. Als dunkle, tosende Wolke fielen sie in die Pflaumenbäume eines angrenzenden Gartens ein und machten sich über die Früchte her. Die Maus winkte über den Zaun des Obstgartens zu ihm herüber, das Gewehr schulternd, aus dem sie den Schuss abgegeben hatte. Wenn man nichts unternimmt, fressen sie alles auf. Sie verstehen es, einen perfekten Raubzug durchzuführen. Sie sprang über den Zaun, kam zu ihm herüber, setzte sich. Sie kommen so lange wieder, bis nichts mehr da ist. Nicht auf den Ästen und nicht auf dem Boden. Sie mopsen sogar das wurmstichige Obst. Sie legte das Gewehr neben sich ins Gras und sah ihn an. Komm schon, guck nicht so. Ich muss darauf aufpassen. Es gehört ihnen nicht, weil ihnen die Bäume nicht gehören. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist ihnen völlig egal. Jedem Einzelnen von ihnen. Er hält solche Argumente für popelig und kümmert sich einfach nicht darum. Ein echter Star. Als er aufwachte, fühlte und dachte er wieder. Wohin mit allem Geld? Die Summe war monströs. Zu kapital, um verstehen zu können, was sie bedeutete oder bewirkte oder bewirken würde. So begann er, eine Größe zu suchen, mit der die vielen tausend Millionen alltäglich, praktisch, benutzbar wurden. Mit dem sich vor ihm ausbreitenden Vermögen ließe sich jeden Tag 1 Million Dollar investieren, 274 Jahre lang, Zinsen nicht eingerechnet. Auf eine menschliche Lebensspanne bemessen bedeutete es, man wäre in der Lage, 50 Jahre lang täglich 5,5 Millionen Dollar zu investieren oder auszugeben, Zinsen nicht eingerechnet. Heruntergebrochen auf einen Stundenrhythmus, wären es mehr als 200.000 Dollar, auf einen Minutenrhythmus knapp 4.000 Dollar die ganzen nächsten 50 Jahre lang. Zinsen nicht eingerechnet. Den Zinsen vergessen. Der Zins würde bei ca. 500.000 Dollar pro Tag liegen. Die ganzen nächsten 50 Jahre lang. Den Zinseszins vergessen. Der Zinseszins würde bei ca. 40.000 Dollar pro Tag liegen. Die ganzen nächsten 50 Jahre lang. Während die Programme des Augustus-Pharao-König unermüdlich fortfuhren, das Kapital in profitables Wasser umzuwandeln, suchte er einen Halt, einen Gedanken, der klüger, eine Idee, die größer, einen Gott, der mächtiger war als die gewaltige Masse vor ihm. So wie das hier läuft, hat er recht. Reich werden ist keine Kunst. Ohne einen Gedanken, der klüger, eine Idee, die größer, einen Gott, der mächtiger war als die gewaltige Masse vor ihm, würde er nichts unternehmen können. Der große Mann hatte ein Leben damit verbracht, diesen Schatz zu erobern und zu horten. Er selbst würde Jahre benötigen, alles zu verstehen, wenn das überhaupt möglich war. So wie das hier aussieht, hatte er auch damit recht. Die viel größere Herausforderung besteht darin, reich zu bleiben. Stunde um Stunde fertigte er Listen möglicher Anlagen, Einlagen, Beteiligungen, Platzierungen, Finanzierungen. Oder ausgeben. Listen für persönlichen Luxus. Oder verschenken. Listen für gute Taten. Oder vermehren. Listen für Portfolios und Fonds. Mehr als 21 Millionen der in den Exportproduktionszonen beschäftigten Menschen sind Frauen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Als er erschöpft war, las er im Buch der großen Zahlen Kapitel Untaten der Konzerne. Die Arbeitszeit in den als Sweatshops bezeichneten Fabriken liegt bei täglich 12 Stunden in Indonesien, 14 Stunden in Sri Lanka, 12 Stunden auf den Philippinen und 16 Stunden in Südchina. Der Arbeitslohn in diesen Sweatshops beträgt zwischen 50 Cent und 1 Dollar pro Tag, pro Arbeiterin. Die Auftraggeber sind Unternehmen aus den USA, Japan, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Bekannte Marken, die in den Sweatshops produzieren lassen, sind Gap, Banana Republic, Adidas, Nike, Puma, Tommy Hilfiger, Hennes & Mauritz, Prada, S. Oliver, Tom Taylor. Die Menschheit trinkt mehr Tee als alles andere. Ausgenommen Wasser. Bevor er einschlief, sah er die Maus gelassen in einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen, eine Wespenkönigin beim Bau ihres Nestes beobachtend, das ungefähr auf die Größe eines Hühnereis herangewachsen war. Wenn es fertig ist, wird es deutlich größer sein als ein Fußball. Die Königin mochte vor 3 oder 4 Tagen mit dem Bau begonnen haben. Sie tat nichts anderes. Sie fraß nicht und ruhte nicht, außer in der Dunkelheit, in der sie nicht navigieren konnte, weil Wespen im Dunkeln nicht sehen. Bei Licht aber flog sie unermüdlich hin und her zwischen den Baustoffquellen, wo sie mit ihren starken Kiefern winzige Späne von Holztischen, Holzzäunen, Holzverkleidungen und morschen Zweigen nagte, die sie anschließend, zu breit zerkleinert und verklebt, kunstvoll in den großen, architektonisch so klaren Plan ihres Bauwerkes einpasste. In ein paar Tagen beginnt sie mit der Eiablage. In 3 Monaten wird sie Königin über 4000 Tiere sein. Alles Wespen. Es sei denn, wir töten sie jetzt. Dann wird es kein Volk geben. Und wir haben einen ruhigen Sommer. Das Gesetz von Ertrag, größer Aufwand, erforderte, die Königin zu töten. Weißt du, wie die Wespen entstanden sind? Er wusste es nicht. Nachdem Gott die Bienen erschaffen hatte, sagte der Teufel, das kann ich auch. 12 E größer A. Dr. Schütz und Dr. Krieger hatten Johannes Ritter einen Besuch in der eigenen Kabine abgestattet und ihn schlafend gefunden. Interessiert betrachteten sie das Staccato der flackernden Informationen auf dem großen Monitor. Dr. Krieger fühlte ein stilles, ideenloses Glück, als er die Kapitalströme fließen sah. Es beruhigte ihn, wie das Geld auf seinem täglichen Weg um die Welt alle mit sich riss, die Menschheit beisammen hielt. Details beachtete er nicht. Das blitzschnelle Auslesen relevanter Informationen hatte er schon vor langer Zeit delegiert und zur Sache jüngerer Mitarbeiter in seinen Beraterstäben gemacht. Ihn interessierten nur noch Zusammenfassungen, nicht länger als eine Seite. Wie finden Sie das? Dr. Schütz antwortete nicht. Er hatte das Gefühl, als würden seine Adern voll Kunstharz laufen, das gerade auszuhärten begann. Dr. Krieger registrierte seinen bestürzten Blick, sah mit einer Konzentration wie seit Jahren nicht noch einmal auf die Daten, verstand ansatzweise, was vorging. Johannes Ritter war über der Liste eingeschlafen, die vorsah, das Vermögen in einem 10 Jahre währenden Prozess vollständig in Stiftungen zu überführen, nach dem Vorbild eines anderen aus dem Olymp der reichsten Männer der Welt, der das zu seinen Lebzeiten getan hatte. Sehe ich das richtig? Dann ist gar nichts richtig. Aber das sieht nicht gut aus. Nicht wahr? Gar nicht gut. Oder? Das ist doch nicht in unserem Sinn, was sich da abspielt. Als Dr. Schütz sich wieder bewegen konnte, scheiterte sein Versuch, in die Datenströme einzugreifen. Er hatte keine Zugriffsrechte. Auf dem Weg nach draußen zertrümmerte er, was in seine Hände geriet. An Deck setzte er sich auf die Luvkante, starrte aufs Meer hinaus und begann aus dem, was er gesehen hatte, seine Schlüsse zu ziehen. Es war das Fazit eines Bankers, vor dem kurz ein ganzes Universum aus Geld ausgebreitet worden war. Die Bilanz eines Finanzexperten, der Investitionspläne des Grauens gesehen hatte. Die Quintessenz eines Managers, der in seiner Ehre verletzt worden war. Die Entscheidung eines Machtmenschen, der wusste, dass es nur noch eine einzige, letzte Chance gab. Was schlagen Sie vor? Es wird Ihnen nicht gefallen. Das wäre nicht das erste Mal. Wir haben nicht viel Zeit. Wir warten, bis Sachar unter Deck geht. Und dann lösen wir das Problem. Ich übernehme Sachar. Sie sehen immer noch müde aus. Es geht schon. Johannes Ritter hatte die Listen zurückgelassen. Er wollte die Banker an Land bringen und dann so lange segeln, bis er seiner Sache sicher war. Bis dahin würde er alles laufen lassen, wie es lief. Sandwich, Sir? Ja, gerne. Die Heaven Can Wait glitt ruhig und schnell. Der Wind ließ zuverlässig und gut. Sachar brachte das Sandwich und ein Bier. Eine Möwe zeigte an, dass sie nicht mehr weit von der Küste entfernt sein konnten. Der Abendhimmel sah aus, als probiere Gott die neuen Photoshop-Filter aus. Die Wellenvölker zogen gleichmäßig, ohne Eile, ohne Aufregung ihres Weges. Wo sind die beiden Herren? Schlafen? Wir sollten sie wecken. Wird nichts nützen. Wir sind bald da. Sie können sich frisch machen, ihre Sachen packen. Ich habe ihnen ein Schlafmittel gegeben. Du hast was? Hey. Wieso? Mit der Ruhe eines Menschen, der seiner Sache sicher ist, und mit der ihm eigenen Wortkargheit schilderte Sachar, was er hatte kommen sehen. Nachdem sein Herr tot war, musste unweigerlich ein Streit um das Geld ausbrechen. Dieser Streit würde auf Leben und Tod gehen. Dann hatte er gehört, wie die beiden Männer darüber sprachen, den jungen Herrn über Bord zu werfen. Das glaube ich nicht. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Johannes Ritter sah nach den Männern. Sie lagen in ihren Kojen. Sie hatten flach, schwacher Puls. Wie viel hast du ihnen gegeben? Ziemlich viel. Hoffentlich nicht zu viel. Und wenn schon? Wie bitte? Ich bin der Bootsmann. Ich muss den Herrn beschützen. Dein Herr ist tot. Sie sind jetzt der Herr. Wenn ich etwas vorschlagen darf. Was? Wir sollten den Hafen nicht anlaufen. Ich bin froh, wenn wir sie los sind. Wir werden sie schon los. Dazu müssen wir nicht in den Hafen. Ja, ich will sie von Bord haben. Wir sollten sie erstmal hier behalten. Ich werde aufpassen. Sie sind zu zweit. Ich habe sie unter Kontrolle, Sir. Er blickte aufs Meer hinaus. Sachar ging unter Deck, tauchte kurze Zeit später wieder auf, ein halbes Schaf auf dem Rücken, das er zum Heck trug und von seiner Schulter ins Wasser gleiten ließ. Was machst du da? Sachar deutete in die Ferne. In der Dämmerung tauchte die Finne eines Hais auf. Du fütterst ihn? Also? Er fütterte ihn bereits seit Tagen, seit er aufgetaucht war. Wieso? Falls wir ihn brauchen. Wozu? Sachar schlug einen südlichen Kurs vor. Bis wir den Passat erwischen. Und dann? Weg von hier. Wir sind auf dem Meer. Egal in welche Richtung wir segeln, Meer bleibt Meer. Überall die gleiche weite graue See und der gleiche weite graue Himmel. Irrtum, junger Herr. Sachar setzte Kurs Richtung Süden. Dann übernahm er selbst das Steuer und sah, wie auch der Hai beidrehte, um ihnen zu folgen. Sie hörten Basic Beliefs von Michael Esser. Die Rollen und ihre Darsteller waren Ritter Andreas Fröhlich, König Silvester Groth, Sachar Wolfram Koch, Krieger Wolfgang Kondrus, Schütz Winfried Glatzeder, Mutter Jutta Hoffmann, Wölfin Meret Becker, die Maus Dörte Lisewski und als Erzähler Ulrich Mattes. Technische Realisation Jonas Bergler. Musik Pierre Oser. Regieassistenz Martin Heindl. Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.